religious leaders that have shocked this. Hello? Hello? Hello? Perhaps you need another shot. Bless me, Father, for I have sinned. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zur Sendung 300 Meter der Redaktion 17 Grad. Am 27.06.2001 wurde in Hamburg Süleyman Taşköprü Opfer eines rassistischen Mordes. Süleyman Taşköprü ist das dritte der 10 bekannten Mordopfer des NSU, jenem rechtsterroristischen Netzwerk, welches bis zu seiner Selbstenttarnung 2011 außerdem für 43 Mordversuche, 3 Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle verantwortlich zu machen ist. Auch nach dem Ende des Prozesses gegen Beate Zschäpe und einige wenige NSU-Unterstützer sind weder die Hintergründe der Tat noch der NSU-Komplex aufgeklärt und viele Fragen bleiben offen. Die von institutionellem Rassismus geleiteten Ermittlungen der Sicherheitsbehörden, die falschen Verdächtigungen der Polizei und deren unkritische, stigmatisierende Übernahme durch die Medien sowie die bereitwillige Akzeptanz dieser Erklärungen durch die Gesellschaft machen deutlich, dass wir beim Thema nationalsozialistischer Untergrund nicht allein von staatlichem Versagen sprechen müssen, sondern von einem gesellschaftlichen. Auch in Hamburg muss ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingerichtet werden, wie er bislang von der rot-grünen Landesregierung verweigert wurde. Im Zuge dessen müssen auch die Akten des Hamburger Landesamts für Verfassungsschutz und die Verstrickungen in die Szene mit V-Personen offengelegt werden. Die Familie Taşköprü muss für die institutionell rassistischen Ermittlungen und die erlittene Rufschädigung angemessen von der Stadt Hamburg rehabilitiert und entschädigt werden. Zukünftig müssen Polizei und Staatsanwaltschaft bei Gewaltverbrechen gegen Migrantinnen und People of Color von einem rassistischen Hintergrund ausgehen, bis das Gegenteil bewiesen ist. Im Folgenden hört ihr ein Interview, das wir mit Caro Keller von NSU Watch geführt haben. In Gedenken an Süleyman Taşköprü, ermordet vor 20 Jahren durch den NSU. Hallo Caro, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Du bist schon lange bei NSU Watch aktiv. Kannst du kurz so einen Überblick über eure Arbeit geben? Ja genau, ich bin schon seit 2013 bei NSU Watch aktiv und seit Ende 2016 bin ich dort zuständig für die Redaktion. Das heißt, ich mache eigentlich alles, was bei uns in der Öffentlichkeit sichtbar ist, geht über meinen Schreibtisch, was auf unserer Website sichtbar ist, unser Podcast, der Twitter-Account, der Facebook-Account, Vorträge, Interviews. Das ist so meine Aufgabe sozusagen, das ganz kurz dazu. Und NSU Watch ist ein bundesweites antifaschistisches Bündnis, das sich zusammengetan hat nach der Selbstenttarnung des NSU 2011. Bei uns sind Menschen aktiv, Gruppen aktiv und auch Archive eingebunden, wie das APABITS in Berlin und das AIDA-Archiv in München, die schon lange zu extremen Rechten arbeiten. Einzelne arbeiten schon seit den 1980ern zu extremen Rechten und trotzdem hat es sozusagen niemand von uns verstanden, dass diese Mordserie, die zwischen 2000 und 2007 stattgefunden hat, dass das eine rassistische rechte Mordserie ist. Und dementsprechend war diese Selbstenttarnung des NSU auch eine Zäsur für uns. Und wir haben uns dann eben, oder dann haben sich erstmal Antifaschistinnen bundesweit zusammengetan, sind in diese Archive gegangen, haben geguckt, was wissen wir eigentlich über diese Strukturen, aus denen der NSU kam. Und haben dann schon ziemlich schnell, wenn man sich zurückerinnert, waren da auch Fotos abgedruckt in Zeitungen, da stand drunter APABITS, ziemlich schnell Fotos veröffentlicht aus antifaschistischen Recherchen. Und dann haben wir uns entschieden, diese Aufklärung des NSU-Komplexes kritisch mitzuverfolgen. Das heißt, wir haben dann angefangen, den ersten Bundestagsuntersuchungsausschuss zu beobachten in Berlin und haben dann entschieden, diese Arbeit zu verstetigen. Und zu sagen, wir beobachten den NSU-Prozess in München. Dort gibt es ja kein offizielles Protokoll, also haben wir dort alle, der Prozess ist ja vorbei, 438 Prozesstage gesessen, mitgeschrieben und die Protokolle ins Internet gestellt. Und gleichzeitig, das ist ja sozusagen auch unser Organisationsmotto, aufklären und einmischen, haben wir immer selber versucht, die Aufklärung des NSU-Komplexes und von rechten Terror voranzubringen, immer wieder auch zu intervenieren in den Diskurs rund um rechten Terror. Und dementsprechend hat sich auch unsere Arbeit über die letzten Jahre ein Stück weit aufgeweitet. Es ist ja nochmal in den letzten Jahren die Geschichte des rechten Terrors aufgearbeitet worden, wird auch immer noch, also sozusagen anfangend mit 1945, also zum Teil auch vor 1933, da die Kontinuitäten anzuschauen, und der Blick hat sich da einfach ein Stück nochmal geweitet, und leider endet ja die Geschichte rechten Terrors nicht mit dem NSU, sondern wir haben viele weitere Tote zu beklagen, und dementsprechend haben wir uns entschieden, die Arbeit auch fortzusetzen. Es ist auch einfach so entstanden, und in den letzten Jahren haben wir den Prozess zum Mord an Walter Lübcke und zum Angriff auf Ahmed I. in Frankfurt beobachtet, den Prozess zum antisemitischen und rassistischen Anschlag von Halle, und beobachten jetzt auch den Untersuchungsausschuss zum Mord an Walter Lübcke in Hessen, den Prozess zu Franco Albrecht in Frankfurt, den Prozess zum Nordkreuz in Schwerin, den Prozess zum Wehrhahn-Anschlag. Also das hat sich so ausgeweitet, und unser Blick ist eben auf das Feld rechter Terror. Wir versuchen da eben diese Informationen der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und unsere Analysen da auch zugänglich zu machen. Genau, das ist so die tagtägliche Arbeit. Okay, aber nochmal zurück zum NSU, mit dem ihr ja dann quasi auch eure Arbeit begonnen habt. Da endete der Prozess in München 2018 mit der Verurteilung einmal von Beate Zschäpe und vier weiteren sogenannten Helfern oder Gehilfen. Die Aufklärungsarbeit oder die Ermittlungen hinsichtlich dem Netzwerk und so weiter sind ja aber noch lange nicht abgeschlossen so. Parallel zu den Gerichtsverfahren wurden ja in allen Bundesländern und auf Bundesebene, außer in Hamburg, parlamentarische Untersuchungsausschüsse eingesetzt. Kannst du an der Stelle vielleicht kurz irgendwie dieses Instrumentarium parlamentarischer Untersuchungsausschuss erklären? Ja, parlamentarische Untersuchungsausschüsse können je nach Ausschussgesetz in den Ländern und auch im Bundestag von unterschiedlichen Mehrheiten eingesetzt werden. NSU-Untersuchungsausschüsse sind zum Teil fraktionsübergreifend eingesetzt worden. Das wird ja gerne als das Instrument der Opposition bezeichnet, aber in dem Fall war es vor allen Dingen am Anfang der Aufklärung häufig fraktionsübergreifende Einsetzung und auch Arbeit in den Ausschüssen. Und diese Ausschüsse können dann staatliches Versagen vor allen Dingen betrachten. Das heißt, die können ja einfach das Versagen oder die Handlung der Behörden aufklären. Und zwar können die wie Gerichte auch Zeugen und Zeuginnen laden. Die haben das Recht auf Akteneinsicht. Das wird ihnen zwar verwehrt, aber eigentlich haben sie das Recht auf Akteneinsicht, auch wenn da viel erkämpft werden musste. Und Zeugen und Zeuginnen dürfen vor Untersuchungsausschüssen auch nicht lügen. Das heißt, wir befinden uns eigentlich in einer Situation wie vor so einem Gericht. Ja, also das ist dort auch strafbewehrt, wenn man lügt. So, und dann kommt es immer darauf an, wie ist der Einsetzungsbeschluss, beziehungsweise was ist vorher aufgeschrieben worden, welchen Zeitraum betrachtet man sich, welche Fragen betrachtet man sich. Und je breiter das gestellt wird, desto besser ist das. Und dann hatten einige Ausschüsse auch die Möglichkeiten, Neonazis vorzuladen. Das kann man nochmal kritisch diskutieren, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Aber das heißt, man kann den Blick dort ziemlich gut weiten und eigentlich ist das ein Instrument, mit dem man sehr viel rausfinden kann, aber wie sich über die Jahre gezeigt hat, nicht automatisch. Das heißt, was es braucht, sind engagierte Abgeordnete und MitarbeiterInnen, die bereit sind, dort Arbeit reinzustecken, die Akten auch wirklich zu lesen, sich vorzubereiten und vor allen Dingen auch ein Verständnis mitbringen oder sich erarbeiten, was hat man denn da vor sich? Man muss ja auch sozusagen die Informationen in den Akten lesen können, man muss sich mit der extremen Rechten auskennen, man muss sich, also in Fall NSU-Komplex, mit Behörden auskennen, institutionellem Rassismus, mit Rassismus oder auch rechter Ideologie, um das einfach erkennen zu können. Und wenn das sozusagen zusammenkommt, was zum Beispiel in den Bundestagsuntersuchungsausschüssen, in den Thüringer Untersuchungsausschüssen und in den sächsischen Untersuchungsausschüssen häufig der Fall war, dann kann man mit dem Instrument auch ziemlich viel rausbekommen. Also eigentlich das meiste, was wir über den oder ein großer Anteil dessen, was wir über den NSU-Komplex wissen, und das ist auch nicht wenig, wissen wir aus den Untersuchungsausschüssen und durch die engagierte Arbeit. Und wie gesagt, nicht automatisch, sondern jedes Stück Information ist da erkämpft worden von Leuten, die bereit waren, daran zu arbeiten und gegen den Aufklärungsunwillen der Behörden. Okay, das heißt, du bewertest eigentlich die Arbeit der Untersuchungsausschüsse durchaus als positiv. Ja, das würde ich je nach Untersuchungsausschuss nochmal abstufen. Das meine ich sozusagen mit der Erfahrung. Das ist nichts, was automatisch Aufklärung herbeibringt, qua Instrument, sondern das muss halt gut vorbereitet und gut gemacht sein. So, also das heißt, wenn wir die Untersuchungsausschüsse in Baden-Württemberg und in Hessen beispielsweise betrachten, dann ist dort nicht so viel rausgearbeitet worden wie in Thüringen oder auf Bundesebene. Und ja, das liegt eben daran oder auch daran, dass es Fraktionen gibt, die daran kein Interesse haben. Also wenn wir nach Hessen schauen, haben beispielsweise die Grünen dort vor dem ersten NSU-Untersuchungsausschuss beziehungsweise bei der Wahl davor sich sehr stark für die Aufklärung des NSU-Komplexes eingesetzt. Und dann nach der Wahl waren sie aber in einer schwarz-grünen Koalition, das heißt der Ministerpräsident Bouffier, der ja selber eine Rolle im NSU-Komplex spielt, war dann auch deren Ministerpräsident und plötzlich war der ganze Aufklärungswillen dahin und sie haben sich in dem Ausschuss auch nicht engagiert. Und daran hakt es dann eben, wenn es an Einzelnen hängt, wenn die Akten nicht gelesen werden, wenn das nicht verstanden wird, wenn es nicht ernst genommen wird, dann ja, bringen diese Ausschüsse zwar immer noch kleinere Puzzleteile, aber nicht das, was sie eigentlich erbringen könnten. Und dann natürlich die andere Seite, wenn vom Verfassungsschutz, von den Innenministerien Akten geschreddert werden, nicht geliefert werden, geschwärzt werden, dann erschwert das natürlich auch die Arbeit der Untersuchungsausschüsse. Also dem werden viele Steine in den Weg gelegt. Das meine ich damit, dass wirklich eigentlich die meisten Informationen einfach erkämpft wurden. So. Da ist nichts trotz Versprechen irgendwie freiwillig gegeben worden. Thank you. Nach der durch den nationalsozialistischen Untergrund NSU verübten Mordserie wurde auf Bundesebene und, mit Ausnahme von Hamburg, in allen Bundesländern, in denen Menschen durch den NSU ermordet wurden, parlamentarische Untersuchungsausschüsse eingerichtet. 17 Grad spricht mit Caro Keller von NSU Watch über deren Bedeutung. Und diese Behinderung der Arbeit der Untersuchungsausschüsse geht in erster Linie vom Verfassungsschutz aus oder von den Ermittlungsbehörden? Oder gibt es da noch andere Akteure, die da auch versuchen, eher zu bremsen? Nur die, gab es die? Ja, sicher, also die Innenministerien. Ja. Und natürlich einfach, also alle Arten von Zeuginnen und Zeugen haben dort die Arbeit irgendwie versucht zu behindern. Manche waren... Also es gibt einige Polizisten zum Beispiel in Thüringen, die wollten bei der Aufklärung mithelfen. Ja? Die haben dann eben 2011 begriffen, was sie für eine Rolle spielen. Das hat sie bewegt und sie wollten dann bei der Aufklärung helfen. Das gilt aber für die allermeisten einfach nicht. Das heißt, wenn es um Polizisten und Polizistinnen geht, vor den Ausschüssen, die reproduzieren häufig den institutionellen Rassismus. Die sind sich, die behaupten, alles richtig gemacht zu haben und da gibt es kein Wort der Entschuldigung und die können auch nicht reflektieren, was ist da vielleicht falsch gelaufen. So, man kann also aus deren Aussagen nur teilweise entnehmen, was die Ermittlung ausgemacht hat, aber sie tragen nichts zur Aufklärung bei. Und dann kommen natürlich die Zeugen und Zeuginnen aus dem Bereich Verfassungsschutz und Neonazi-Szene. Die lügen einfach die meiste Zeit. Und behindern halt dadurch die Arbeit. Aber da hat natürlich haben die Ausschüsse den Vorteil der Akteneinsicht, weil die haben ja Informationen vorliegen, mit denen sie Zeugen und Zeuginnen auch konfrontieren können und können ja durch diese Fragen auch die Informationen in den Akten an die Öffentlichkeit bringen, sozusagen. Also dementsprechend ist das mit den Zeugen und Zeuginnenbefragungen nicht so leicht. Das muss man auch können, das kommt dazu. Man muss lernen, diese Zeugen und Zeuginnen zu befragen. Man muss lernen zu erkennen, wenn sie lügen und sie dann eben damit konfrontieren, was sie dort eben lügen und sich dort nicht vorführen lassen. Und das haben wir mal um mal erlebt. Mangelndes Interesse, verschiedene Parteiinteressen, dass dort Zeugen und Zeuginnen, die hätten mehr sagen können, einfach nicht ordentlich befragt wurden. Und dann haben wir aber Sitzungen erlebt, wie in Thüringen im Untersuchungsausschuss, da ist da wirklich auf den Zahn gefühlt worden. Und das ist einfach stundenlang. Und das ist einfach was anderes. So. Das sind so die Unterschiede. Und deswegen, wenn wir vielleicht als letzter Satz dazu, wir haben immer Untersuchungsausschüsse gefordert und das tun wir auch immer noch, aber eigentlich fordern wir gut vorbereitete, gut arbeitende Untersuchungsausschüsse und nicht nur Untersuchungsausschüsse an sich. Weil manchmal kann so ein Untersuchungsausschuss auch so ein Beruhigungsinstrument sein von, ja, wir machen ja was und in Wahrheit passiert gar nichts. Genau, also das ist so alles ein bisschen zwiespältig, aber was ist es nicht? Inwieweit unterscheidet sich denn die Veröffentlichungspraxis der einzelnen Ausschüsse, also hinsichtlich der Ergebnisse oder der Erkenntnisse? Weil in Hessen beispielsweise, hattest du ja schon gerade erwähnt, wird ja offenbar ein Teil der Erkenntnisse unter Verschluss gehalten. Also es gibt am Ende immer einen Abschlussbericht vom gesamten Ausschuss und dann gibt es immer die Sondervoten der Parteien, die dann nochmal sozusagen ihren eigenen Blick auf die Ergebnisse werfen. Und ja, das ist dann auch unterschiedlich gut oder schlecht. Also gerade so die Abschlussberichte aus dem Bund und Thüringen und Sachsen sind dann richtig so 1000 Seiten Standardwerke eigentlich zum NSU-Komplex. Also da kann man wirklich richtig viel rausziehen, wenn man das liest. Und das gilt für die anderen Ausschüsse eigentlich auch. Also die sind alle im Netz zu finden. Das kann man einfach dann Ausschuss XY und Abschlussbericht googeln und dann sind das lange PDFs, die man auch durchsuchen kann. Also wenn man wirklich zum NSU-Komplex arbeiten will, lohnt sich da der Blick drauf. Ja, und dann befragen halt Ausschüsse Zeugen und Zeuginnen auch in nicht öffentlicher Sitzung. Und Akten sind eingestuft und so und dann sind Abgeordnete unterschiedlich bereit, darum zu kämpfen, dass solche Informationen öffentlich sind. Und was die hessischen Informationen betrifft, darüber wird ja immer viel gesprochen, dass eben sozusagen ein Teil der hessischen oder ein Teil der Akten in Hessen sozusagen unter Verschluss ist, aber das ist gar nicht ein Teil, der dem Untersuchungsausschuss gehört, sondern sozusagen dem Innenministerium. Es handelt sich dabei um zwei Berichte oder interne Berichte des Verfassungsschutzes Hessen. Die haben sozusagen nach der Selbstenttarnung des NSU geguckt, was gibt es für Verstrickungen zwischen Hessen und dem NSU, wie hat eigentlich der Verfassungsschutz zur Neonazi-Szene gearbeitet, und diese beiden Berichte sind ja erst für 120 Jahre und nach dem Mord an Walter Lübcke für 30 Jahre gesperrt worden. Aber es konnten schon einige Informationen da rausgeklagt werden von Journalisten wie Dirk Labs. Der konnte rausfinden, dass der Name Andreas Temme, also der Verfassungsschützer, der bei dem Mord an Halit Yozgat in Kassel anwesend war, dass der Name dort häufiger vorkommt, dass der Name des späteren Mörders von Walter Lübcke, Stefan Ernst, dort auch häufiger vorkommt. Und die Berichte sind von, also, muss ich noch mal drüber nachdenken, sowas wie 2013, also lange vor dem Mord an Walter Lübcke. Also das heißt, Stück für Stück kommen die Informationen, was in diesen Berichten steht, auch raus. So, aber es ist halt, weil die Diskussion häufig aufkommt, mitnichten so, dass irgendwie alle Informationen oder alle NSU-Akten irgendwie gesperrt sind, sondern es handelt sich eben um die beiden Berichte. Und da hätte sich in der Tat der Ausschuss natürlich stärker dafür einsetzen können, dass das irgendwie in die Öffentlichkeit kommt. Aber ja, in Hessen ist ja viel Druck auch auf dem Thema rechter Terror. Ich denke, wir werden nicht mehr 30 Jahre warten müssen, bis wir wissen, was in dem Bericht steht. Gut. Sind denn, oder gab es denn schon, oder sind noch weitere Konsequenzen zu erwarten, die jetzt auf die Erkenntnisse oder die Ergebnisse der Untersuchungsausschüsse zurückzuführen sind? Ergebnisse auf jeden Fall, aber beim NSU-Komplex ist es leider so, zeigt die Erfahrung der letzten Jahre, dass sozusagen Ergebnisse oder Ermittlungsergebnisse und Konsequenzen zwei unterschiedliche Dinge sind. Also die meisten Sachen erfährt man einfach und die sind oft unglaublich skandalös und müssten eigentlich bedeuten, ja, dass der Verfassungsschutz aufgelöst wird, dass die Polizei nicht mehr so bleiben kann, wie sie ist. Und so weiter und so fort. Aber die Konsequenzen bleiben sozusagen aus. Also richtige Konsequenzen gab es eigentlich nur in der Anfangszeit, wo es ja einige Rücktritte und in Ruhestand Versetzungen gab. Und ja, das ist auf behördlicher Ebene verheerend. Das ist aber natürlich insbesondere auch auf Neonazi-Szene-Ebene total verheerend, weil die natürlich die Erfahrung gemacht haben, nach 2011, aber auch nach dem Mord an Walter Lübcke, dass sie, obwohl sie es vielleicht erwartet haben, dass ihnen jetzt die Szene auseinandergenommen wird, dass das nicht passiert ist, dass man eigentlich gestärkt aus diesen Ereignissen herausgeht. Und sowohl auf Behördenseite als auch auf Neonazi-Seite ist einfach diese Konsequenzlosigkeit, diese Straflosigkeit total verheerend, weil das ein ermutigendes Signal ist, natürlich einfach so weiterzumachen. Und das Ergebnis davon erleben wir ja jetzt. So, und auf gesellschaftlicher Ebene das Gleiche, also in den NSU-Komplex waren ja nicht nur Neonazi-Szene und Behörden eingebunden oder verantwortlich, sagen wir mal so, sondern natürlich auch die mediale Berichterstattung, die rassistische Ignoranz der Gesellschaft, und auch auf diesen Ebenen gab es keine Konsequenzen. Man hätte ja nach der Selbstenttarnung des NSU einmal alles komplett in Frage stellen müssen, um rechten Terror sozusagen die Rückendeckung zu entziehen, und das ist ja auch nicht passiert. Also, und ja, das Ergebnis, wie gesagt, dieser Konsequenzlosigkeit sind eben der Mord an Walter Lübcke, der antisemitische und rassistische Anschlag von Halle und der rassistische Anschlag von Hanau, so mindestens, und alle anderen extrem rechten Gewalttaten der letzten Jahre. Thank you. Sie hören die 17-Grad-Sendung 300 Meter. Am 27. Juni jährt sich der Tod von Süleyman Taşköprü. Er wurde 2001 in Hamburg vom nationalsozialistischen Untergrund NSU ermordet. Wir sprechen mit Caro Keller von NSU Watch. Okay, wir hatten ja vorher schon gesagt, es gab in allen Bundesländern und auf Bundesebene Untersuchungsausschüsse, außer in Hamburg. Da hatte die Linksfraktion 2015 einen Antrag gestellt, einen einzurichten, der abgelehnt wurde. Wer hat das verhindert? Warum? Ja, Hamburg hat als einziges Tatortland bis heute keinen Untersuchungsausschuss. Das vergessen wir auch nicht. Verhindert haben das die anderen Fraktionen, und das sind vor allen Dingen natürlich vorne mit dabei die SPD und die Grünen. Die hätten natürlich die Möglichkeit gehabt, diesen Ausschuss mit einzusetzen. Von der CDU, also ich möchte das nicht über einen Kamm scheren. Es gibt Menschen bei der CDU, die sich sehr stark für die Aufklärung des NSU-Komplexes eingesetzt haben, wie Clemens Binninger auf Bundesebene. Also das heißt, eigentlich sehen wir ein Bild davon, alle haben auf unterschiedlichen Ebenen mal Interesse an der Aufklärung gezeigt und mal kein Interesse gezeigt. Das ist über die Parteien sozusagen relativ gleichmäßig verteilt, wie stark das Aufklärungsinteresse ist, nämlich je nachdem, ob man in der Zeit mal an der Regierung war oder nicht. Was für ein Zufall. Aber nicht zynisch werden, jedenfalls. Ja, und letztlich hätten die Grünen und die SPD in Hamburg natürlich jederzeit genug Stimmen gehabt, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Sie haben sich dagegen entschieden und haben diese Aufklärung damit verhindert. Und es gab in Hamburg sozusagen Innenausschusssitzungen zum Thema NSU-Komplex. Da hat vor allen Dingen Christiane Schneider von der Linksfraktion sehr stark um Aufklärung gekämpft, hat immer wieder Fragen gestellt und ist dann dort letztlich auch verlacht worden, vor allen Dingen vom damaligen Innensenator Neumann. Der hat noch nach der Selbstenttarnung des NSU ganz betroffen der Familie Aufklärung versprochen, um dann im Innenausschuss unter weniger Licht der Öffentlichkeit einfach darüber zu spotten, dass man den Komplex aufklären möchte. Und jetzt sieht es eben so aus, sozusagen 2021, am 2. Juni nehmen wir ja auf, dass es in der sozusagen in der grünen Fraktion jetzt einen Antrag gibt oder einen beschlossenen Antrag, dass man sich für einen Untersuchungsausschuss einsetzen möchte. Das muss für Regierungshandeln überhaupt nichts bedeuten. Aber es war sozusagen im Vorlauf von diesem Antrag klar, dass die Schwierigkeiten im Koalitionspartner SPD liegen werden. Und jetzt müssen wir sozusagen sehen, wie das weitergeht und uns eben nicht auf diesem Beschluss der Grünen, man will sich dafür einsetzen, sozusagen ausruhen, weil das muss für Regierungshandeln gar nichts bedeuten, dass das dort beschlossen wurde. Und dann wollen wir mal sehen, wie das weitergeht und ob die Grünen letztlich dann doch den Weg frei machen für Aufklärung des NSU-Komplexes und auch von rechten Terror, der Geschichte von rechten Terror in Hamburg, deren Stimmen allein reichen. Im neuen Koalitionsvertrag ist sozusagen die Anzahl der Stimmen, die man braucht, um in Hamburg Untersuchungsausschüsse einzusetzen, runtergesetzt worden. Das heißt, deren Stimmen alleine reichen. Aber man könnte sich natürlich auch gemeinsame Stimmen mit der Linkspartei oder so vorstellen. Aber eigentlich könnte es jederzeit losgehen. Das gilt für die ganzen letzten Jahre auch. Also das ist einfach entschieden worden, man macht das nicht. Und wenn man nachgefragt hat, warum, hat man allerlei interessante Ausreden gehört. Es wurde häufig gesagt, naja, man hätte alles getan, was man tun konnte. Was immer ein bisschen absurd war, weil man ja nie einen Untersuchungsausschuss eingesetzt hat, sondern nur im Innenausschuss fragen konnte. Was ja immer den Nachteil hatte, sozusagen, man hat keine Akteneinsicht, muss dann den Innensenator und den mitgebrachten Gast von irgendeiner Behörde was fragen, aber kann deren Antwort ja gar nicht überprüfen, weil man hat ja die Akten nicht. Und dann hat man halt einen Verfassungsschutz oder Menschen vor Verfassungsschutz da sitzen, die einem versichern, ja, wir haben wirklich in Überstunden alles uns angeguckt und da war nichts, das verspreche ich Ihnen, Sie brauchen keinen Untersuchungsausschuss, aber das ist natürlich total lächerlich, sich darauf einzulassen. Also deswegen, es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, warum man in Hamburg keinen Untersuchungsausschuss eingesetzt hat. Das sind politische Entscheidungen, die halt auf so Koalition, Regierungsfähigkeit, keinen Ärger machen und sowas zurückzuführen sind, was halt wirklich, wenn man das aufwiegt mit dem, was passiert ist, wenn man das aufwiegt mit dem, in welcher Situation wir in Hamburg sind, nämlich einfach einer im Grunde 50-jährigen Geschichte von tonangebenden Neonazis in Hamburg, mindestens 40 Jahre Geschichte von rechten Terror hier in Hamburg, dem in Hamburg sehr viele Menschen auch zum Opfer gefallen sind. Und wenn man sich den NSU-Komplex anguckt, da zu sagen, naja, meine Koalition ist mir aber wichtiger, wie man das mit sich vereinbart, ist mir nicht ganz deutlich, aber ja, so ist es halt bis jetzt in Hamburg. Vielleicht ändert sich da aber auch was dran, weil es ja nicht um Aufklärung als irgendwie Selbstzweck geht, sondern es zeigt sich ja einfach, was ich vorhin schon gesagt habe, diese ausbleibende Aufklärung hat einfach Konsequenzen. Neonazi-Netzwerke existieren weiter. Wir sehen jetzt jahrelang tonangebende Neonazis aus Hamburg plötzlich involviert mit der Gruppe S, dieser rechtsterroristischen Struktur, die da in Stuttgart gerade vor Gericht steht. Wir sehen Hamburger Neonazis bei den Corona-LeugnerInnen-Demos, also neuen Demos, von denen man auf jeden Fall das Gefühl hat oder merkt man einfach auch, dass die möglichen neuen Rechtsterroristen den Rücken stärken werden. Überall dort tummeln sich Hamburger Neonazis und das liegt auch daran, dass in Hamburg immer nur behauptet wurde, hier ist alles okay und wir sind so weltoffen, aber sich nie wirklich um Aufklärung gekümmert wurde oder um Aufarbeitung von rechten Terror und des NSU-Komplexes. Das ist die Situation, die durch diese Verweigerung hergestellt wurde. Was wären denn so die wichtigsten offenen Fragen oder Zusammenhänge, die ein Untersuchungsausschuss in Hamburg bearbeiten müsste? Ja, man müsste in Hamburg, um den NSU-Komplex in Hamburg zu verstehen, müsste man wirklich zurückschauen bis Ende der 70er Jahre tatsächlich. Also das heißt, man müsste einen sehr breiten Untersuchungszeitraum machen, um zu verstehen, wie die Hamburger Neonazi-Szene in ganz Deutschland sozusagen tonangebend war, die Konzepte sozusagen entwickelt hat, ausgegeben hat, die dann auch bundesweit eine Rolle gespielt haben. Es gab sehr enge Vernetzung auch mit Rechtsterroristen bundesweit seit Ende der 70er Jahre. Das heißt, man müsste sich diese Strukturen angucken und auch mal einfach aufarbeiten. Also es geht auch einfach darum, einmal die Stadtgeschichte richtig zu stellen. So. Und natürlich auch darum, dann ganz konkret, wir haben diese starke Neonazi-Szene tonangebend seit Ende der 70er bis so Anfang der 2000er. Und dann wird am 27. Juni 2001 wieder mit Taschgebrüh in Hamburg-Bahnfeld umgebracht vom NSU. Und man tut so, als hätten diese beiden Fakten einfach nichts miteinander zu tun. Und das muss man sozusagen verbinden. Und deswegen wäre es wichtig, den NSU-Komplex in Hamburg relativ groß zu denken, um das einmal beschreiben zu können. Aber gleichzeitig geht es natürlich auch um die ganz konkreten Fragen. Wer hat denn den Hinweis auf den Laden von Süleyman Taschgebrüh gegeben? Wie hat das, wie bei allen anderen Tatortstädten auch, dort wissen wir das auch nicht. Wie ist das denn konkret gelaufen, dass der NSU genau auf diese Läden kam und in Hamburg eben auf den Taschgebrüh-Market kam? Das muss versucht werden rauszufinden. Und dann muss natürlich versucht werden rauszufinden, was wusste denn der Verfassungsschutz und die Behörden über die extrem rechte Szene in Hamburg? Und inwiefern hat auch hier der Quellenschutz eine Rolle gespielt, dass da Ermittlungen, Repressionen, Strukturverbote verhindert wurden? Hamburg muss eigentlich auf den gesamten norddeutschen Raum gucken. Landesgrenzen gab es nicht für Neonazis, dementsprechend muss man das sozusagen in den Blick nehmen. Das müsste man sich angucken und dann natürlich Blick auf den institutionellen Rassismus der Polizei. Die Ermittlungen im NSU-Komplex waren ja insgesamt rassistisch geprägt, aber in Hamburg erfährt das nochmal so eine Zuspitzung und wir haben erst neulich den Leiter Felix Schwarz, der SOKO in Hamburg vom NSU-Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern sehen können. Und der wiederholt bis heute rassistische Gerüchte über die Angehörigen, über die Familien hier, aber eben auch in bundesweit. Und das wirft natürlich das Licht zurück auf die Ermittlung damals, wie das wohl gelaufen ist, wie sich das gedacht wurde. Und die Rolle der Hamburger Polizei wird häufig so in der Öffentlichkeit oder von ihnen selbst so verhandelt, naja, man hätte es ja nicht besser wissen können, weil man wusste ja nicht, dass es rechten Terror gibt, was natürlich in einer Stadt wie Hamburg, wo eine Geschichte von rechten Terror, wo es eine Geschichte von rechten Terror gibt, auch einfach faktisch nicht stimmt, oder die Polizei schafft es halt nicht, Ereignisse auf dem Schirm zu haben, die halt schon ein bisschen länger wegliegen, die aber jetzt auch was mit Ermittlungen zu tun haben könnten. Das ist das eine, und man habe sich sozusagen bemüht und alles getan und auch alles ermittelt und auch in alle Richtungen ermittelt. Das sind die Behauptungen. Aber in Wahrheit ist es so, dass die Hamburger Polizei eigentlich eine relativ große Rolle gespielt hat, auch die bundesweiten Ermittlungen zu steuern ein Stück weit oder zu beeinflussen. Es gab ja dann ab Mitte der 2000er die BAO Bosporus, auch so eine rassistische Benennung, die bundesweite Ermittlungsgruppe. Und da gab es ja 2006 kurzzeitig den Ansatz, ob man mal Richtung rechts ermittelt. Der Fallanalytiker Alexander Horn aus Bayern, der hat sozusagen in seiner Fallanalyse gesagt, wahrscheinlich es könnte sich um rechtes Motiv handeln. Und da wissen wir von bayerischen Ermittlern, die auch im Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern ausgesagt haben, dass die Hamburger versucht haben zu verhindern, dass der Staatsschutz da einbezogen wird. Zum Beispiel. Und dass die Hamburger Ermittler darauf, also erst diese Fallanalyse methodisch schlecht gemacht haben und dann eine eigene Fallanalyse für Hamburg gemacht haben, was bei einer Mordserie ja echt nicht so viel Sinn macht. Und außerdem darauf gedrängt haben, eine weitere Fallanalyse in Baden-Württemberg zu beauftragen. Und beide diese Fallanalysen führen die Ermittlungen zurück auf diesen rassistischen Weg, dass hinter dieser Mordserie organisierte Kriminalität stecken müsste und so weiter und so fort. Das heißt, die Hamburger Ermittler haben dort eine große Rolle gespielt, die auch überhaupt nicht aufgearbeitet ist. Also das heißt, das muss sich alles angeguckt werden. Aber da wir ja sozusagen 10 Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU stehen, können wir nicht die letzten 10 Jahre da ausblenden, sondern müssen natürlich rechte Netzwerke, rechte Strukturen, Anschläge und so weiter, müsste so ein Untersuchungsausschuss auch in Blick nehmen, um eben gewappnet zu sein, für was kommt. Weil was stellen wir fest? In Hamburg sind Behörden überhaupt nicht in der Lage, rechte Ideologie zu erkennen. Der Anschlag am S-Bahnhof Veddel wurde nicht als rassistisch oder rechts erkannt und der Angriff vor der Hamburger Synagoge wurde nicht als antisemitisch benannt. Das heißt, wenn man behauptet in Hamburg, wie es immer wieder passiert, man sei weltoffen und man kämpft gegen rechte Ideologie und dann sieht man aber, die Behörden sind überhaupt nicht in der Lage, das überhaupt zu erkennen, dann ist das doch eine sehr breite Diskrepanz. Thank you. Ja, eigentlich sollte ja meine Abschlussfrage so in die Richtung gehen, was würdet ihr denn sagen, was wäre für euch notwendig, um so mit einem guten Abschluss irgendwie die Akte NSU-Komplex vielleicht irgendwann mal schließen zu können? Eigentlich habe ich den Eindruck, die erübrigt sich so ein bisschen, weil es geht sowieso weiter. Nö, also finde ich eigentlich nicht. Tatsächlich gäbe es ja möglich, also es gibt einen Punkt, an dem man sagen könnte, dass, oder ja, es gibt ja einen Punkt, an dem man sagen könnte, wir erinnern uns an die Ermordeten durch rechten Terror, an die Ermordeten durch den NSU. Aber man kann damit ein Stück weit abschließen. Der Punkt ist dann gekommen, wenn rechten Terror die Grundlage entzogen ist. Also wenn man sozusagen die Kontinuität des rechten Terrors gestoppt hat. Und das ist möglich. Weil man ja sozusagen relativ viel oder sehr viel über den NSU-Komplex trotzdem weiß und auch über die Funktionalität von rechten Terror weiß, könnte man dieses Wissen dafür einsetzen, rechten Terror zu verhindern. Also das heißt, zum einen der gesellschaftliche Anteil. Wir wissen, dass dem NSU der Rücken gestärkt wurde in den Taten durch die rassistischen und völkischen Mobilisierungen in den 1990er Jahren, durch die sie sich gefühlt haben wie VollstreckerInnen des Volkswillens. Das sehen wir natürlich jetzt auch wieder bei rechten Terroristen und Terroristinnen, die das gleiche Gefühl haben. Dieses Gefühl muss ihnen die Gesellschaft nehmen und das ginge dadurch, dass man einfach dass man rechte Ideologie in der Gesellschaft zurückdrängt und eben diese Räume kleiner macht, die Grenzen des Sagbaren zurückschiebt und so weiter und so fort, sodass eben rechte Täter und Täterinnen eben nicht diesen Eindruck haben, okay, die Gesellschaft stärkt mir den Rücken, weil genau das ist es ja, was Pegida und auch die Corona-LeugnerInnen-Demos darstellen. Das sind im Grunde Ermöglichungsstrukturen ein Stück weit für rechten Terror, weil man sich dort eben bestärkt fühlt. So, dann gilt das Gleiche für eine mediale Berichterstattung, aus der man ja auch sehr leicht den Eindruck ziehen könnte, wenn man jetzt zu solchen Taten bereit ist, okay, ich führe sozusagen den Volkswillen aus, wenn auch dort statt von Menschen, wenn es um Geflüchtete geht, von Naturkatastrophen beispielsweise die Rede ist, geht das ja natürlich in die gleiche Kerbe so. Und dann geht es natürlich auf behördlicher Ebene weiter. Institutioneller Rassismus, aber auch also alle rechten Ideologien prägen natürlich die Gesellschaft und auch die Arbeit der Polizei. Das müsste entsprechend auch anders werden, sodass Ermittlungen tatsächlich gegen rechts geführt werden. Und dann ging es natürlich darum, rechte Netzwerke zu entwaffnen und zu zerschlagen. Und das hört sich immer so ein bisschen abstrakt an, aber es gibt eine Statistik in Deutschland, wie viele bekannte Neonazis haben denn legal Waffen? So, und das heißt ja, man hat ja schon eine Liste, wo man mal hingehen kann, um Leute zu entwaffnen. Also das kann man ja eigentlich ganz konkret irgendwie anfangen. Aber was wir sehen in den letzten Jahren, ist es, dass es zwar verstärkt auch Ermittlungen und Razzien und so gegen die extreme Rechte gibt, aber an die ganz großen Strukturen und an die ganz großen Kader geht bis jetzt niemand ran. Also vor allem, wenn man mal an Thorsten Heise beispielsweise denkt, der ja immer wieder als Justizwunder bezeichnet wird. So, dann müsste man natürlich den Verfassungsschutz abschaffen, der Teil des Problems ist und nicht Teil der Lösung und so weiter. Und insofern gibt es schon viele Maßnahmen, um rechten Terror zu verhindern und natürlich den NSU-Komplex lückenlos aufzuklären. Und wenn wir an dem Punkt wären, wo wir alle Fragen zu allen rechten Taten seit 1945 beantwortet haben, und zwar so, dass die Familien und Angehörigen Betroffenen sagen, das ist für uns beantwortet und nicht, sagen wir mal, die Hamburger SPD, dann ist natürlich ein Punkt, wo man ja eine Gesellschaft weiter irgendwie, wo die Gesellschaft eh schon mal anders aussieht und wo man hingehen kann zu einer irgendwie solidarischen Gesellschaft, wo man ohne Angst unterschiedlich sein kann, beispielsweise, also Das sind natürlich so Punkte, wo man dann nochmal anders darüber sprechen kann, wie geht man mit dem NSU-Komplex um. Aber an dem Punkt ist man ja noch lange nicht. Das wäre alles möglich. Das ist, dass sich eine Gesellschaft dafür entscheidet, bei uns soll es keinen rechten Terror mehr geben. Das ist tagtäglich möglich. Das wäre in den letzten, seit 1945 sozusagen jederzeit möglich gewesen, so einen antifaschistischen Grundkonsens herzustellen. Das funktioniert in Deutschland ja aus unterschiedlichen Gründen nicht oder hat nicht funktioniert. Aber da möchte ich die Hoffnung nicht aufgeben. Also das heißt, und auch weiterhin dafür kämpfen, das mag so ein bisschen naiv klingen, aber gleichzeitig, rechter Terror ist kein Schicksal. Man kann sich nicht sagen, naja, das passiert halt eh immer und sich damit abfinden, dass das sozusagen Teil des Weltenlaufs ist, sondern es gibt ganz konkrete Möglichkeiten, das einfach zu verhindern und letztlich auch zu stoppen und einfach komplett aufzuklären. Man muss sich bloß einfach dafür entscheiden. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke vielmals für das Interview. Ja, danke für die Einladung. Und weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit. Dankeschön. Sie hörten die 17-Grad-Sendung 300 Meter. In Hamburg gibt es eine Taschköprü-Straße. Sie hieß früher Kohlentwiete und ist rund 300 Meter lang. Ihre Umbenennung haben wir der Freien und Hansestadt Hamburg zu verdanken, die in ihrer unermesslichen Güte die Straße dem vom NSU ermordeten Süleyman Taschköprü gewidmet, es aber bis heute nicht als notwendig erachtet hat, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum NSU-Komplex einzusetzen. Hierzu zitieren wir den innenpolitischen Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion, Sören Schumacher. Im Innenausschuss der Bürgerschaft haben wir in mehreren intensiven Sitzungen die Schreckensdaten des NSU aufgearbeitet, die Rolle der Polizei analysiert und daraus Leitlinien für unsere Politik abgeleitet, sodass ein weiterer Ausschuss keine zusätzlichen Erkenntnisse bereithält. Zum 20. Jahrestag der Ermordung von Süleyman Taschköprü am 27. Juni 2001 in Hamburg durch den nationalsozialistischen Untergrund sprachen wir mit Caro Keller von NSU Watch. Unser Buchtipp zum Thema: Aufklären und einmischen. Der NSU-Komplex und der Münchner Prozess. Herausgegeben von NSU Watch, erschienen 2020 beim Verbrecher Verlag. 17 Grad bedankt sich für euer Interesse. Die Musik in dieser Sendung stammt von Miles Davis aus dem Soundtrack zum Film Ascenseur pour l'échafaud. Bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.